Kundgabe 610. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.10.1938. Unverbesserliche. Fluch des Mammons. Liebe. Es ist mein heiligster Wille, dass fortan nur ein Name das Weltreich beherrsche. Es soll keine Macht der Welt sich rühmen können, Gewalt zu haben über die Erde und ihre Bewohner. Denn meine Liebe wird allen beistehen. Nur wo der Drang nach unten so stark ist, dass meine Liebe abgewiesen wird, dort soll die Finsternis ihre Ernte halten. Denn diese sind keine Erbarmung wert, da sie verschmähen meine Hand, die sie erretten will aus dem Abgrund der Hölle. Aller Widerstand müsste brechen durch meiner Liebe Allgewalt. Und nur Wesen von wahrhaft teuflischer Gesinnung verschmähen diese Liebe. Was unverbesserlich ist, muss die Folgen des starren Sinnes tragen und auf ewig von mir verbannt bleiben. Sehet den Mammon und seine Gefahr. Er verpestet die Menschheit, und diese gibt sich in die Hände des Bösen. Und nichts kann sie erretten daraus als die Liebe. So wie ein liebendes Herz sich solcher verlorenen Seelen nähert und sich ihr widmet, wird die Macht des Bösen geringer, und die tiefe Liebe ringt der Finsternis diese Seele ab. Und darum kann nur die Liebe wahrer Helfer sein in solcher Not. Nur Liebe ist die überwältigende Macht, die dem Widersacher die Seelen abringt und sie dem Licht zuführt. Und diese Macht ist so stark, dass sie siegen wird über alle Gewalt des Bösen. Wo immer eure Waffe die Liebe ist, seid ihr siegreich gegen den Feind. Und wo meine Liebe euch als Streiter beruft, wird ein Heer erstehen, so stark und mächtig, dass erzittern wird der Feind, dass in seinen Reihen die Zuversicht erschüttert und die Macht gebrochen ist. Denn ist der Hass auch stark, die Liebe ist um vieles mächtiger. Wo Hass zerstört, baut die Liebe auf. Wo der Hass Wunden schlägt, ist die Liebe heilsame Kraft. Und wo das Gottesreich zerstört werden soll vom Hass des Feindes, dort wird die Liebe es aufbauen und befestigen, Gottes Wort lehren und verbreiten. Die Liebe wird opfern, wo der Hass verzehrt. Sie wird kein anderes Ziel kennen, als Gott zu dienen. Und so wird die Liebe alles überwinden, weil sie die Kraft ist aus Gott. Je inniger ihr mich liebt, desto stärker will ich euch durchdringen. Ich will alles an mich ziehen, auf dass die Welt mit ihren Bestrebungen zu Schanden werde und der Feind des Lichtes in die äußerste Finsternis gedrängt, nicht zu Schaden vermöge denen, die ihm noch nicht ganz verfallen sind. Denn denen will ich entgegenkommen mit meiner Liebe, und so sie mich erkennen, werden sie willig mir folgen und den Schlingen des Widersachers entgehen. Denn der Kraft meiner Liebe widersetzet sich keiner, und diese Liebe währet ewig und lässet keines meiner Wesen untergehen, die nur den kleinsten Funken Gottesgeist in sich bergen. Diese erfasset meine Liebe und zieht sie zu mir hinan. Und aus der Gewalt des Bösen will ich erlösen alle Seelen, weil meine Liebe nicht will, dass auf ewig verloren ist, was einst Licht war, vom ewigen Licht. Amen.